schon mal ein sehr schöner Moment, wie das eben auch in diesem kollektiven Prozess zusammen entstanden ist. Dachten auch dann, dass wir da damit eigentlich auch die größte Hürde genommen haben, dass wir uns auf einen gemeinsamen Entwurf einigen konnten. War dann vielleicht ein bisschen naiv, weil wir haben noch die deutsche Bürokratie ein bisschen nicht so ernst genommen, oder auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, dass die uns dann noch mal einige größere und kleinere Steine in den Weg gerollt haben, und das Ganze hat sich noch mal 3 Monate verzögert, weil wir insgesamt 6 oder 7 Behörden die Genehmigungen abbringen mussten, damit wir hier eben dieses Wandbild gestalten mussten. Also ich glaube, also vom Milieuschutz über Ordnungsamt, über Straßenbau und so weiter und so weiter. Also absurdeste oder die größte Herausforderung war dann eigentlich die Überfahrung des nicht abgesenkten Bordsteins da draußen. Das haben wir Gott sei Dank geschafft. Ein bisschen geschummelt. Aber wir haben auch, also es kam Gott sei Dank auch nochmal Unterstützung bekommen hier beim Ortstermin, im Ordnungsamt, wo die uns einmal schon kurz vor der Umsetzung eben die Genehmigung wieder entzogen haben, wo im Nachhinein dann rauskam, dass sie sich einfach nur an der Kommastelle verlesen hatten. Und das ist halt ein bisschen traurig, wenn man das im Vergleich sieht. Das war alles so im Juni, Juli, während halt hier im Brasilien der Fußballweltmeisterschaft der Herren stattgefunden hat und in der gleichen Zeit Nike hier in Berlin 10 riesige Wandbilder gemalt hat, ohne diese Genehmigung, oder zumindest der Milieuschutz nicht gesagt hat, dass es sich um Werbung handelt, und die halt einfach da in 0, nix einfach drüber gehen konnten, und wir halt hatten halt nicht so einen großen Sportartikelhersteller im Rücken sitzen. Und dann hat sich halt ein bisschen komplizierter gestaltet. Aber wir haben es dann Gott sei Dank geschafft und ja, konnten es dann im Juli umsetzen. Und ich weiß nicht, wollt ihr jetzt von Papstadt ein bisschen noch konkret was zur Umsetzung sagen? Also erstmal danke an euch beide, wollte ich nochmal sagen, weil die das wirklich, diese ganze Bürokratie durchgeboxt haben und sowas. War ich sehr froh, dass wir damit nicht so viel zu tun hatten. Und wir dann also konzentriert ein Wochenende hier. Und wir waren dann ein Wochenende hier, hatten also, es war auch so eine Auflage sozusagen, mussten große Bauzäune anmieten, damit wir hier sozusagen den Hubsteiger, den wir hatten, aufstellen lassen, abschirmen vom Kinderspielplatz. Das war natürlich auch eine Schwierigkeit, das ist ja ein öffentlicher Raum hier. Erst haben wir voll rumgemotzt über den hohen Zaun, der kostet nochmal Miete, aber im Endeffekt hat er uns auch die Kinder vom Leib gehalten tatsächlich. Weil hier ist halt auch das ganze Wochenende dann viel los gewesen. Und dann haben wir sozusagen, ich glaube am Freitagabend mit dem Videobeamer das Motiv projiziert, sind in der Nacht sozusagen mit dem Steiger entlang gefahren und haben die einzelnen also Linien gezogen, auch schon die einzelnen Motive eigentlich mit Dose vorgezogen. Nele hat dabei sozusagen das Motiv entworfen vorher, also wir hatten eine Digitalvorlage, und haben das dann dahin projiziert und haben dann sozusagen die nächsten 2 Tage das so nach Malen, nach Zahlen, mäßig Farben, also alles war so ein bisschen vordefiniert. Das Blau soll sozusagen eigentlich die Scheiße sein und das Bunte ist dann eher so der Widerstand. Ja, genau. Das war eigentlich schon alles. Genau, also vielleicht kann man es noch ein bisschen verfeinern. Also das Blau soll sozusagen die Original-Monopoly-Spielfläche sein, wo es wirklich nur ums Aufkaufen geht und ums Profit machen. Und die bunten Elemente, die dann auch von außen reinkommen, sollen sozusagen die angeeigneten und irgendwie nicht profitorientiert gestalteten Orte sein. Da gibt es, ja, vielleicht können wir dann später nochmal so vielleicht ein bisschen was sagen zu dem einen oder anderen Bild oder zum einen oder anderen Ausschnitt. Ja, das Wochenende, das Malwochenende lief super, lief komplett konträr zu dem, wie schwierig es davor war. Also, war eigentlich unglaublich, wir hatten irgendwie 35 Grad, 3 Tage lang oder sowas, und Schattenseite. Und die ganze Zeit der Essen. Genau. Ja. Wir waren super angebunden hier ans Haus und haben irgendwie perfekte Arbeitsbedingungen gehabt. Also da kann man schon auch nochmal Danke sagen. So. Das wollten wir eigentlich erst später machen, aber... kommen jetzt eigentlich irgendwie. Ja. Also wir dachten, wir wollten eben jetzt auch, haben mal davor auch die Initiative an die Innis rausgeschickt, damit

nicht nur, dass wir überhaupt hier so toll aufgenommen worden sind und die Wand malen konnten, sondern darüber hinaus, dass wir so gut verpflegt worden sind, dass ihr auch uns geholfen habt, irgendwie diese bürokratischen Hürden leichter zu durchstehen und so weiter und so fort. Warte mal ganz kurz, okay? Und der zweite, da ist Andrea besonders hervorzuheben, die irgendwie, also ohne dich hätten wir das auf jeden Fall hier nicht gewuppt gekriegt, zumindest das Wandbild. Also herzlichen Dank. Was die Werner haben noch? Achso, genau. Dann darf man auch nicht vergessen, dass so ein Spaß hier erstens zum Beispiel Karten drucken, zweitens irgendwie sich monatelang damit beschäftigen, wie man so eine Karte denn macht. Workshops geben, Steiger ausleihen, Bauzäune ausleihen, geht natürlich auch nicht ohne Kohle. Die kam in unserem Fall von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vom Jugendbildungsprogramm und von Jugend in Aktion, also von so einem EU-Programm. Das kann man an der Stelle nicht, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sonst wäre es wirklich nicht gegangen. Fürs nächste Mal können wir gerne Spenden einsammeln, dann geht es vielleicht auch ohne institutionelle Forderung oder ähnliches, aber in dem Fall war es einfach so und da auch ein herzliches Dankeschön. Und zu guter Letzt, bei der Luisenstadt war auch nochmal der Vorstand dabei. Ihr habt uns ganz schlagkräftig, zumindest bei der Ortsbegehung hier gegen das Ordnungsamt oder mit dem Ordnungsamt geholfen. Da auch Dankeschön auch euch nochmal, dass das überhaupt geklappt hat. Genau, und für die grafische Unterstützung sowohl beim Wandbild als auch vor allem bei der Karte, das ganze Layout, die Icons und so weiter, da gebührt der ganze Dank Papsat und Anhängseln, Reclaim Your City, und das hat auf jeden Fall einiges rausgerissen. Erste Adresse, würde ich sagen.